Ich setzte mich hin, um eine einfache Geschichte zu schreiben, die vielleicht am Ende ein Lied würde. Der das geschrieben hat, schrieb über Jahrzehnte viele großartige Geschichten, Texte, aus denen dann wunderbare Lieder wurden. Jetzt kann er keine Songpoesie mehr schreiben. Im Alter von 76 Jahren ist er gestorben. Man hat ihn als Textschreiber, als Lyriker und Songpoet mit Bob Dylan verglichen. So populär wie Dylan war er allerdings nicht mal ansatzweise. Und doch hat jeder Pop-Interessierte zumindest einen seiner Songtexte ganz sicher im Ohr. Ein Text, der mit der Zeile beginnt: We skipped the light fandango, turned cartwheels, crossed the floor. I was feeling kinda seasick, the crowd called out for more. Auf Deutsch etwa: Wir ließen den leichten Fandango aus und schlugen Räder über den Boden. Ich fühlte mich irgendwie seekrank, doch die Menge rief nach mehr. Wie bitte? Mit diesen kryptischen Zeilen beginnt einer der geheimnisvollsten und unverständlichsten Songtexte der Popgeschichte. Und mit diesen Lyrics ist der Schöpfer dieser Zeilen auf ewig in die Pophistorie eingegangen. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit einem Nachrufprogramm zum Tode von Keith Reed, dem Songtexter von Broken Harem, dem Dichter solch zeitloser Songtexte wie A Salty Dog, Hamburg, Conquistador, Shine On Brightly und, natürlich an erster Stelle zu nennen, gerade zitiert, sein berühmtester Songtext A Whiter Shade of Pale. Gemeinsam mit dem Sänger, Pianisten und Komponisten Gary Brooker hat Keith Reed die allermeisten der großen Songs von Broken Harem geschrieben. Gary Brooker starb am 19. Februar 2022. Nun ist ihm auch Keith Reed gefolgt. Er starb im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer langjährigen Krebserkrankung. Wie erst vor kurzem bekannt wurde, ist Keith Reed am 23. März 2023 verstorben. Er stand immer in der zweiten Reihe, nicht nur bei Broken Harem, wo er als Haustexter festes Bandmitglied war, sondern auch bei seinem eigenen Keith Reed Project, für das er die Songtexte schrieb, die Musikkomposition und Musikaufnahmen aber in andere Hände legte und sich Sänger und Sängerinnen aussuchte, die seine Songtexte im Studio sangen. Zwei Alben hat er mit seinem eigenen Keith Reed Project veröffentlicht: The Common Thread 2008 und als letztes Album im Jahre 2018, bevor er so schwer krank wurde, In My Head. Aus diesem Album entnommen ist der folgende textlich pessimistische Song Bank of Worry, gesungen von Jeff Young. Im Text heißt es: Willkommen in der Bank der Sorgen. Alle sind so in Eile, niemand hält inne, um an den Rosen zu riechen. Die Bank der Sorgen schließt niemals. Die Bank der Sorgen will deine Seele. Die Bank der Sorgen ist außer Kontrolle. Welcome to the Bank of Worry. Everyone in such a hurry. No one stops to smell the roses. The Bank of Worry now. Closing. Oh no. of worry never strikes. The bank of worry's yours for life. The bank of worry wants your soul. The bank of worry out of control. The bank of worry, bank of worry. In der Vergangenheit hat sich Keith Reid in verschiedenen Songtexten, teils bissig bis bitterböse, über Banker geäußert. Doch in einem Interview zum Album In My Head sagte er speziell über den Song Bank of Sorrow, das ist eine eher allgemeine Sache. Es geht nicht speziell um Banker an sich, sondern darum, dass man Sorgen verkauft bekommt, denn die gibt es immer. Keith Reid schrieb Songtexte nicht nur für Procol Harum und seine beiden eigenen Soloalben, auch für etliche andere populäre und weniger bekannte Pop- und Rockgrößen hat er Texte besonderer Qualität geliefert. 2008 trat er erstmal selbst in Erscheinung als Solist und blieb doch im Hintergrund. Unter dem Titel The Keith Reid Project – The Common Thread erschien sein erstes Soloalbum. Keith Reid hatte natürlich alle Texte selbst geschrieben, aber weil er weder Sänger noch Komponist war, holte er sich eine illustre Schar von Sängern und Musikschreibern ins Studio und bat sie, seine Texte musikalisch zu gestalten und zu singen. Unter den 8 hochkarätigen Sängern und Musikern waren unter anderem Chris Thompson von Manfred Mann's Earth Band, Southside Johnny von den Ashbury Jukes und John Waite, den man von seinem Welthit Missing You kannte. Und der sang auch den Song-Opener des Albums The Common Thread, zu Deutsch Der rote Faden. Und dieser rote Faden des Albums war, dass alle Texte von Keith Reid geschrieben wurden, so auch der folgende. Wie Kinder sprechen wir manchmal von unseren Träumen, denen wir hinterherjagen. Und dieser Glaube ist uns kostbar. Man bräuchte es nur laut genug zu beschwören, dann würde es auch wahr werden. Im Beisein von Fremden führen wir wilde Gespräche und die Stunden verstreichen so schnell. Und man findet einiges an Weisheit, wenn das Glas leer getrunken ist. Aber wenn die Lichter ausgehen und das Gelächter verstummt, dann werden sich irgendwo jenseits von Mond und Sternen alle Gewissheiten unseres Lebens verflüchtigen. Und am Ende liegt man in Gottes Schatten am Ende der Tage. Wir reden von Umwälzungen. Aber die Zukunft ist längst verkauft. Die Herren der Meinungsmache spinnen ihre feinen Netze und machen daraus Gold. Und die Party hat erst begonnen. Der Gedanke des Widerstands ließ uns ein Schiff bauen, das überdauern sollte. Wir segeln durch schwierige Gewässer und nageln unsere Flagge an den Mast. Aber wenn die Lichter ausgehen und das Gelächter verstummt, dann werden sich irgendwo jenseits von Mond und Sternen alle Gewissheiten unseres Lebens verflüchtigen. Und am Ende liegt man in Gottes Schatten. We speak out like children of the dreams that we chase and pursue. These rights we hold precious, say it loud enough and it'll be true. In the company of strangers, while conversation and the hours go by so fast, and you find a lot of wisdom there. culture's already been sold. The masters of diffusion spinning their fine webs into gold. And the party's just begun. This matter of resistance, our ship was built to last. We're sailing. Gut gemachter Poprock, nicht viel mehr, aber auch nicht weniger, und ein wortmächtiger Text mit prophetischer Botschaft in God's Shadow, geschrieben von Keith Reed, Musik und Gesang John Waite, Sänger von Bad English und The Babies, bekannt geworden durch seine Solo-Hits Mr. Wonderful, Missing You oder When I See You Smile. Wenn ich dich lächeln sehe, einen Songtext mit diesem Titel sucht man bei Keith Reed vergebens. Nicht, dass er nur düstere Problemtexte geschrieben hätte, aber seine Songlyrik beinhaltet eher melancholische Erdenschwere als selig lächelnde Leichtigkeit. Doch seine Texte, die er für seine beiden Alben The Keith Reed Project schrieb, waren längst nicht mehr so verdrechselt, verklausuliert und metaphernreich wie seine frühen Arbeiten für Procol Harum. Seine damaligen surrealistisch anmutenden, literarisch ambitionierten Verse voller assoziativer Impressionen und Anspielungen kreisten oft um apokalyptische Themen. Von Untergang und Ende handelt zum Beispiel der Songtext Homburg. In der zweiten Textstrophe greift Keith Reed die Symbolik von Uhr und Zeit auf. Die Stadtuhr am Marktplatz wartet auf die Stunde, in der die Uhrzeiger rückwärts laufen, sich gegenseitig verschlingen und jeden Narren dazu, der es wagt, die Uhrzeit abzulesen. Gleichzeitig erzittern Sonne und Mond und die Wegweiser hören auf, den Weg zu zeigen. Und im Refrain heißt es: Deine Hosenumschläge sind schmutzig, deine Schuhe sind falsch geschnürt. Du solltest besser deinen Homburg abnehmen, denn dein Mantel ist zu lang. Und jeder fragte sich, was will der Dichter Keith Reed damit sagen? Geht es um persönliches Versagen, um den allgemeinen Niedergang, um das Ende der Zeit? Der mit Du angesprochene solle den Hut abnehmen, diesen besonderen Hut, Statussymbol der Oberschicht, der dem Song den Titel gab, Homburg von Procol Harum aus dem Jahre 1967. Der zweite große Single-Erfolg nach A Whiter Shade of Pale war dieser Song, Homburg, aus dem ersten Album von Procol Harum, das im Dezember 1967 auf den Markt kam und für Furore sorgte damals. Nicht nur wegen der Klassikbezüge in der Musik, nicht nur wegen der sakral klingenden Hammond-Orgel und der bluesgetränkten Stimme des Sängers Gary Brooker, sondern auch wegen der außergewöhnlichen Qualität der verschlüsselt wirkenden Texte, geschrieben von einem Poeten namens Keith Reed, der fest zur Band gehörte. Schließlich war er ja auch zusammen mit dem Pianisten und Sänger Gary Brooker der Gründer von Procol Harum, aber er trat nie in Erscheinung. Aber warum sollte er auch auf der Bühne rumstehen, wenn er weder Sänger noch Musiker, sondern eben der Texteschreiber war? Das heißt, man bekam ihn nicht zu Gesicht, auch nicht auf den ausgedehnten Tourneen von Purple Harm. Mit der Veröffentlichung seines ersten Soloalbums 2008 ging er dann doch an die Öffentlichkeit, zumindest um Interviews zu geben und sein Keith Reed Project zu promoten. Mit den 13 Songs des ersten Soloalbums The Common Thread spann er einen roten Faden über die damals zurückliegenden 4 Jahrzehnte seiner eigenen Karriere. Das Titelstück des Albums The Common Thread, der rote Faden, wurde von Southside Johnny im Stil eines Rhythm and Blues à la Bruce Springsteen interpretiert und versuchte, wie in jeder guten Pop-Rock-Hymne, den solidarischen und verbindenden roten Faden zwischen allen Menschen herzustellen. Im Text heißt es: Da ist ein Himmel voller blauer Magie, da ist Stille in der tiefen grünen See. Da ist eine Stimme, die wir hören können, wenn wir unser Ohr öffnen. Es ist eine Stimme, die uns allen gehört. Und die Kleidung, die wir tragen, wurde gewoben aus den Einzelteilen des roten Fadens. Und alle unsere Träume, die uns miteinander verbinden, sind Einzelteile dieses roten Fadens. Southside Johnny ist eine Legende, zumindest in den USA. Mitte der 70er Jahre prägte er den Sound der Jersey Shore Music Scene gemeinsam mit Bruce Springsteen, der einige Songs zum ersten Album von Southside Johnny beitrug. Denn anfänglich war Johnny noch der Boss, der bekanntere Musiker von beiden, was sich dann aber sehr schnell umkehren sollte. Musikalisch standen sich die beiden schon immer sehr nah. Und die stilistische Verwandtschaft ist bis heute auch geblieben, wobei Southside Johnny immer die Rhythm and Blues Note deutlich stärker betonte als Bruce Springsteen. Southside Johnny, der ansonsten vorwiegend mit seiner Band Asbury Jukes aus New Jersey in Erscheinung tritt, war hier der Gastsänger beim Titelstück The Common Thread des ersten Soloalbums von The Keith Reid Project. Das zweite und letzte Album von The Keith Reid Project mit dem Titel In My Head erschien 2018. Und wieder erschien der wortgewaltige Texter Keith Reid als Mahner und düsterer Prophet. Im Text des Songs The Trial of the Century, gesungen von Chris Merola, heißt es: Der Prozess des Jahrhunderts, Gerechtigkeit ist nicht billig, große Enthüllungen, lies sie und weine. Ist er ein ehrlicher Anwärter oder der große Heuchler? Ein Wolf im Schafspelz oder nur ein Schaf? Aber wo war das Verbrechen? Bei so vielen Anwälten ist die Wahrheit schwer zu finden. Wurde er ausgeschlossen oder nur getäuscht? Oder ist er nur ein Blinder, der die Blinden führt? Der Prozess des Jahrhunderts. Du brauchst keinen Henker, wenn du selbst genug Seil hast. Es steht so viel auf dem Spiel. Gib mir eine Chance. Don't need Auffällig in diesem Song The Trial of the Century sind natürlich die eingespielten Bach-Zitate aus Johann Sebastian Bachs Thema Jesu, meine Freude. Keith Reeds frühe Songtexte für Procol Harum waren literarisch, oft verschlüsselt, sozusagen freigeistig. Die Texte, die er später für Procol Harum schrieb, und vor allem die Texte für sein eigenes Keith Reed Project waren dagegen überwiegend gesellschaftskritische Kommentare zu Zeitphänomenen. In den 60er Jahren sorgte Keith Reed für Aufhorchen und viel grübelndes Kratzen am Hinterkopf, weil seine damaligen Texte für Procol Harum mehr als schwer verständlich waren. Im Laufe der Zeit aber wurden seine Texte zugänglicher. Für sein Album The Common Thread von 2008 schrieb er sogar auch einfache Botschaften. So verfasste er 2008 erstmalig einen Antikriegssong. In diesem Song The Heartbreak House erzählt er von einer jungen Frau, die sich in einen gut aussehenden Berufssoldaten verliebt und ihn gegen den Rat der Eltern auch heiratet. Kurz nach der Eheschließung muss er in den Krieg in ein fernes Land ziehen und kehrt bald wieder zurück in einem Zinksack. Took her man to war. They didn't say what he was fighting for, but they gave his life for an age-old score. The army gave away his life and sent a telegram to his wife, thanking her for her sacrifice. Da wird ein Kriegsfeldzug in einem fremden Land geführt, einem Pferdeland jenseits der stürmischen See. Und dafür muss ein Preis gezahlt werden, von dem sie nichts wissen will. Du solltest dich nicht verlieben in einen kämpfenden Soldaten. Sie nehmen dich als Geisel, wenn sie können. Das ist ein Preis zu zahlen, auch wenn du es nicht verstehst. Die Armee schickte ihren Mann in den Krieg. Man sagte nicht, wofür sie kämpfen, aber sie nahmen ihm sein Leben in diesem jahrtausendealten Spiel. Die Armee gab sein Leben hin und schickte ein Telegramm an seine Frau, in dem man sich für ihr Opfer bedankte. Nun liegt sie wach im Hause des Leidens. Sie verflucht ihr Schicksal im Haus des Leidens. Sie musste zu viel auf sich nehmen im Haus des Leidens. Sogar die Dielen ächzen im Hause des Leidens. So heißt es im Text dieses Antikriegsliedes von Keith Reed, gesungen von Michael Sacksill, einem hierzulande wenig bekannten Singer-Songwriter, der in Kanada lebt und in Schweden geboren wurde und der sich vor allem als Songschreiber im Hintergrund einen Namen gemacht hat. Über 250 seiner Songs sind von anderen Künstlern gesungen und aufgenommen worden. Auch er, Michael Sacksill, gehörte zur Riege der 8 Sänger und Komponisten, die Keith Reeds Texte vertont und gesungen haben, im ersten Album des Keith Reed Projects. Keith Reed, der Haustexter von Procol Harum, war Ende der 60er Jahre, wie schon gesagt, berühmt und berüchtigt für seine verkopften Songtexte, die in komplexer Sprache und lyrischer Verdichtung düstere Visionen und apokalyptische Szenarien entwarfen. Da schleuderte ein rachsüchtiger Gott seinen gerechten Zorn gegen die launische Menschheit, die wegen des moralischen Verfalls dem Untergang geweiht ist. In einer Sprache, die aus einer vergangenen Zeit zu stammen schien und mitunter alttestamentarische Assoziationen auslöste, ließ er Bluthunde um die Häuser schleichen, Engel Beschwörungen murmeln, Verräter in Schach halten und alle Gutgläubigen von falschen Propheten ins Verderben stürzen. Auf den späteren Alben von Procol Harum wurden Keith Reeds Texte dann allmählich zeitgemäßer und verständlicher. Und auf dem 11. Album von Procol Harum, The Wells on Fire von 2003, findet sich sogar ein Text von ihm über die Börse und den Aktienhandel. Natürlich auch mit düsteren Untertönen, aber schließlich geht es ja auch hier um dunkle menschliche Eigenschaften wie Gier, Verantwortungslosigkeit und Egoismus. Der versprochene Reichtum über Nacht habe sich in ein finanzielles Fiasko über Nacht verwandelt, so heißt es im Text. Sie sagten, der Markt könne niemals zusammenbrechen. Sie kassierten deine Ersparnisse und machten sich aus dem Staub. Aber sie konnten es nicht tun ohne deine Gier. Sie haben nur ein Bedürfnis befriedigt. Du wolltest das schnelle Geld machen und dann haben sie den Stecker gezogen. Nun hängst du tief drin. Sie haben dir dein Geld genommen und auch noch die Schuhe ausgezogen. Und jetzt hast du den Wall Street Blues. Took your money and your shoes. Der Kurssturz an den Börsen der Welt Anfang der Nullerjahre hatte gigantische Vermögen vernichtet. Songtexter Keith Reed führte das auf die Gier der Zocker zurück. Ihnen widmete er seinen Text zum Wall Street Blues, der 2003 im Procol Harum-Album The Wells on Fire erschien, aber auch 2007-2008 relevant war, als die weltweite Bankenkrise, ausgelöst durch die Spekulation mit faulen US-Immobilienkrediten, die ungeheuerliche Kapitalwerte vernichtet hat und auch den deutschen Steuerzahler noch Unsummen kostete. Und dieses Thema ist doch noch heute oder heute wieder aktuell, wenn man an die Bankenkrise in der Schweiz und anderswo denkt. Und merkwürdigerweise wird das alles fast widerspruchslos geschluckt und keiner geht auf die Barrikaden, um gegen diese himmelschreienden Auswüchse eines völlig absurden Finanzsystems zu opponieren. Aber das ist ja ein anderes Thema. Beziehungsweise nein, das ist genau das Thema, das auch im folgenden Text von Keith Reed anklingt. Auch im Song Gold Fever geht es um Gier und das sich verspekulieren und um den Absturz aus einem bürgerlichen Mittelschichtsleben in die Armut. Der Song erzählt im Grunde genau diese Geschichte vieler Familien des US-amerikanischen Mittelstandes, denen es in den 80er Jahren finanziell gut ging, die aber, als es nicht mehr ganz so gut lief, weitermachten, als wäre nichts passiert. Sie lebten über ihre Verhältnisse und auf Pump mit der Hoffnung, irgendwann wird es schon wieder besser. Doch dann wurde an der Zinsschraube gedreht mit all den Folgen, die man kennt. Im Refrain heißt es, da liegt etwas in der Luft, das dich dazu bringt, die Kontrolle zu verlieren. Ein schreckliches Fieber erfasst dich. Du findest jede Menge von diesem Goldfieber, aber du findest kein Gold. Baby, fever. Flamenco-Assoziationen im Song Gold Fever von 2008. Das Goldfieber ist eine der schlimmsten Krankheiten, vor denen die Menschen immer wieder und seit ewigen Zeiten heimgesucht werden. Ein Fieber, das mehr Unheil anrichtet und mehr Existenzen zerstört als die schlimmsten Seuchen. Gold Fever ist ein weiterer Song aus dem Album The Common Thread von The Keith Reid Project. Dieser Text über das Goldfieber und die Gier nach Reichtum wurde gesungen und vertont von John Waite. Das Thema Untergang, selbst verschuldet durch Gier, durch Größenwahn, durch Verbrechen und Verrat oder durch Missachtung der moralischen Grundwerte, durchzieht die Texte von Keith Reid seit den 60er Jahren wie ein roter Faden. Erinnern wir uns an einen der großen Songklassiker von Procol Harum, die Seemanns- und Piratenmär A Salty Dog, über eine Meuterei an Bord oder eine Schiffseroberung durch Piraten, über die anschließende Flucht der Meuterer oder Piraten bis zu einer fernen Insel, wo sie an Land gingen und ihr Schiff versenkten, mit diesem Text von Keith Reid. Alle Mann an Deck, wir haben das Kommando an Bord, hörte ich den Captain rufen. Untersucht das Schiff, tauscht den Koch aus, lasst niemanden am Leben. Durch die Meerengen um Kap Horn herum, wie weit können Seeleute fliehen? Ein verschlungener Pfad, unser qualvoller Kurs, und niemand blieb am Leben. Wir segelten in unerforschte Gegenden, wohin Schiffe zurückkehren, um unterzugehen. Sailors wept. bis heute ein großer Song geblieben, A Salty Dog, das Titelstück des dritten Albums von Procol Harum, veröffentlicht im Mai 1969. Musik Gary Brooker, Text Keith Reid. Beide sind verstorben. Gary Brooker am 19. Februar 2022, Keith Reid am 23. März 2023. Der Kramladen mit Volker Rebell zu Ehren von Keith Reid geht zu Ende mit dem Song You're the Voice, der vom Australier John Farnham weltweit populär gemacht wurde, den aber Keith Reid zusammen mit Chris Thompson geschrieben hatte. Peters Burns und ihr hört Byte FM. Ein dickes Danke dafür. Wir machen für euch ein Musikprogramm ohne Werbespots und ohne Gebühren zu erhalten. Unsere HörerInnen finanzieren Byte FM. Vielleicht ihr auch bald. Für 5 Euro im Monat gibt es tolle Prämien, Zugriff auf alle Sendungen jederzeit, bessere Streamqualität und diesen Trailer braucht ihr auch nicht mehr zu hören. Ohne euch gibt es kein Byte FM. Werdet Mitglied über Byte FM, Menüpunkt Freunde.